1. Diocese Lied ist ein Psalm Davids, der für den Musikmeister bestimmt ist und im IT floaten begleitet werden soll. 2. Herr, ich bitte dich, mein Wort zu hören und mein tief Seufzen aufmerksam wahrzunehmen. 3. Akte auf mein Lot rufen, mein König und mein Gott, daich mich im Gebet ausschließlichen dich wende. 4. Bereits am frühen Morgen sollst du mein Stimm hören, während ich mein Gebet vorbereit und erwartungsvoll auf dein Antwort wart. 5. Du bist kein Gott, der gefallen und ungerechtig Keat findet, weshalb Menschen, die Böses tun, keinen Platz in deiner Gegenwart haben. 6. Hochmütige Menschen können vor deinem Urteil nicht bestehen, da du ein tief abneigungigen Allverspürst, die Unrecht begehen. 7. Du wirst diegenigen vernichten, die Lügen verbreiten, denn der Herr verabschiedt sowohl gewalttätig als auch betrügerisch Personen. 8. Aufgrund deiner großen Neid ist es mir jedoch gestattet, dein Haus zu betreten und mir wolle erfurcht vor deinem heiligen Tempel niederzuwerfen. 9. Herr, führ mich angesichts meiner Feinde in deiner Gerechtigkeit und make den Weg, den ich gehen soll, vor mir jütlich und eben. 10. Man kann sich auf ihr Wort nicht verlassen, die innes von Verderben geprägt ist, ihr Ried gleicht einem offenen Grab, warend seimt ihren Zungen huscheln. 11. Erkle sie verschuldig, o Gott, damit sie durch ihr eigenen Plan zu vollkommen, verstos sie wegen ihrer zahlreichen Verfehlungen, da sie sich gegen dich aufgelehnt haben. 12. Im Gegensatz dazu sollen sich erfreuen, die bei dir schützen, und beständig jubeln, weil du sie beschützt und denen Freude schenkst, die dich ehren. 13. Denn du segnest diegenigen, die aufrichtig leben, und amgibst sie am Schutz mit deiner Neid, so wie ein Schild einen Krieger schützt.